es geht mit mir durch, es geht mit mir durch. Ich werd narrisch, verdammt verflucht. Es geht mit mir durch, es geht mit mir durch. Ich bin narrisch, verdammt verflucht. Schiss das blöde Scheißding gegen die Wand. Trisch wie ein Geist, ich steh da hier mit der Hand. Weil sie mal Benzin jetzt aus meiner Taschen. Verwandelt das blöde so die Kreuz zu Arschen. Es wird reichlich mit Sprit übergossen. Hollywood-Style wird ein Streichel zu mir geschossen. Es geht in Flammen auf wie ein Special-Effekt. Mit einem fetten Grinsen verbrenne ich den Dreck. Man kann kein Chess denken, es kann der Hitze nicht widerstehen. Noch ein bisschen Sprit dazu, dann wird das Ding nie wieder gehen. Lösch die Flammen durch, ein paar Schläge mit dem Buch. Als ich in mein Wahn die Reste untersuch. Merk ich schnell, der Walkman muss uns sonst verrecken. Das Ding geht auf Knät, ohne Kassetten. Es geht mit mir durch, es geht mit mir durch. Die wir narrisch, verdammt verflucht. Es geht mit mir durch, es geht mit mir durch. Mit Betriebsanleitung nicht verdammt verflucht. Stell rein in den Scheißkosten, ich will nur Scheiß machen. Für wie wir Sonne noch die Scheiß hocken. Ich randalier gegen Schlafzimmer mit einer Ochs. Meine Mitbewohner rennen umeinander ohne Kopf. Ich schlag mein Bett wie ein Sau, nimm die alles drüber. Die Kämpfe auf der Erde sagen nur, du bist ein voller Spinner. Ich nimm mir so einen Schädel und geh in Holzraum. Wir verneinen den Ofen, mach das wirklich und ohne Fang. Nimm mir Scheidel, sind Augen, geh rein in die Hinten. Nimm mir das Geld aus dem Bersel und der Schein aus ihm. Mit dem Scheidel setz mich zu meinen Mitbewohner. Draußen wird's schon finster, es blitzt und donnert und ich probier's nur mal in VHS-Kassetten. Einen Rekorder, sie geht jetzt wetten. Es geht mit mir durch, es geht mit mir durch. Ich bin narrisch, verdammt verflucht.